1. AUS Blauem und Rotem Purpur Soe Karmasin Stelten SIE Kunstvolge Werkt Gewander für den Dienst im Heiligtumer. SIE Fertigten Ort die Heiligen Kleider Arens, Genor Y Joe S. Mose Befohlen hat. 2. Insbesondere Fertigte das Ephod AUS Gold, Blauem und Rotem Purpur, Karmasin und Geswerntem Feinem Lehnen. 3. SIE schlugen Goldplatten zu dunnen Blechen, schnitten dies in Faden und arbeiteten SIE kunstvoll in den Bloren und Roten Purpur, den Karmasin soe das Fein Lehnen ein. Fucken den Seiten des Ephods befestigten SIE Schulterstuck, dien bei den Enden miteinander verbunden wären. 5. Der Gattel, der Zum Anliegen des Ephods diente, war aus denselben Materialien, Gold, Blauem und Rotem Purpur, Karmasin und Geswerntem Feinem Lehnen, gefertigt und bildet ein Zusammenhangen Stuck, Y Jawe S. Mose befohlen hat. 6. Danach bereiteten SIE Dionic Steen vor, Farsen SIE in Golddraht einen gravierten SIE mit den Namen der Son Israels, Y S. Bei Siegeln ablich ist. 7. Befestigt die Steinen den Schulterstacken des Ephods, damit SIE als Gedenkstein für die Israeliten dienten, Genor Y Jawe S. Mose befohlen hat. 8. Anschließend fertigte die Brustisch in Kunstvoller arbeit, Anlich dem Ephod, AUS Gold, Blauem und Rotem Purpur, Karmasin und Geswerntem Feinem Lehnen. 9. SIE war quadratisch und war doppelt gelegt, so dass SIE ein Handbreit lang und ein Handbreit breit war. 10. SIE besetzten die Brustisch mit via Rehen von Edelsteinen, die erste Rehe best und aus einem Karneol, einem Topaz und einem Smaragd. 11. Die zweite Rehe enthielt einen Karfunkel, einen Sapphire und einen Jaspis. 12. Die dritte Rehe umfasst einen Hyacinth, einen Achat und einen Amethyst. 13. Die vierte Rehe best und aus einem Chrysolith, einem Onyx und einem Jaspis. Alstein waren in Goldfassungen eingefasst. 14. Die Zwulfstein entsprechen den Namen der Son Israels, Jedestein war mit dem Namen eins der Zwulfstam graviert, Y S. Bei Siegeln ablich ist. 15. Danach befestigten SIE und der Brustisch gedreht Ketchen aus reinem Gold. 16. SIE fertigten außerdem zwei Goldin Fassungen und zwei Goldin Ringen, wobei SIE die Ringen den bei den oberen Enden der Brustisch befestigten. 17. Anschließend befestigten SIE die bei den goldenen Ketchen und den bei den Ringen und den Enden der Brustisch. 18. Die anderen Enden der Ketchen wurden und den bei den goldenen Fassungen befestigt, Welsh Wiedrum und den Schulterstacken des Ephods auf dessen Vorderseite angebracht waren. 19. Des Weiteren fertigten SIE zwei Goldin Ringen und befestigten SIE und den bei den unteren Enden der Brustisch, an ihrem inneren Saum, der dem Ephod zugewandt war. 20. SIE fertigten auch zwei weitere Goldin Ringen und befestigten SIE und der Vorderseite der bei den Schulterstuck des Ephods, ganz unten, wo es mit den Schulterstucken verbunden war, oberhalb des Gürtels des Ephods. 21. Schließlich befestigten SIE die Brustisch mit ihren Ringen mittels blauer Purpurschnüren den Ringen des Ephods, so dass SIE oberhalb des Gürtels des Ephods fest und unbeweglich darauf saß, Y Jawe S. Mose befohlen hat. 22. Danach fertigt das Obergewand, das zum Ephod gehort, wohlstandig aus blauem Purpur in Weberarbeit. 23. Die Halsoffnung des Obergewands war y die eins Panzerhandys gearbeitet und hat einen verstärkten Saum ringsum, ein Zeresen zu verhindern. 24. Saum des Obergewands brachten SIE Granatapel aus blauem und rotem Purpur, Karmasin und Geswerntem Feinem Lehnen. 25. SIE fertigten auch Glockchen aus reinem Gold und setzten dies ringsum Saum des Obergewands zwischen die Granatapel. 26. So wechselten sich ringsum Saum des Obergewands ein Glockchen und ein Granatapel AB, was für den Dienst bestimmt war, Genor Y Jawe S. Mose befohlen hat. 27. Des Weiteren fertigten SIE die Leibrock aus Feinem Lehnen für Aaron und Sein Son in Weberarbeit. 28. Dazu gehorten der Kopfband aus Feinem Lehnen, die Turbinartigen Mutzen aus Feinem Lehnen und die Leinenen. Beinkleider aus Geswerntem Feinem Lehnen. 29. Ferner stellten SIE den Gürtel aus Geswerntem Feinem Lehnen, Blauam und rotem purpur soe carmesin in kunstvolle stickereher, y jaway s mose befohlen hat. 30. Anschließend fertigten sie das Sternblatt, das Heilige Diadem, aus reinem Gold und gravierten darauf mit Siegelsteckerschrift die Wort, Heilig Diem Jahweh. 31. Sie befestigten darin einschne aus blauem purpur, ames obenem Kopfband anzubringen, y Jahweh es Mose befohlen hat. 32. Auf dies Weise Worden alle beten für die Stiftschut wollendit. Die Israeliten hatten als Genor so ausgeführt, y Jahweh es Mose befohlen hat. 33. Sie brachten die Stiftschut zu Mose, das Zelt mit all seinen Bestandteilen, den Haken, Breton, Regeln, Sohlen und Fassen. 34. Dazu gehorten die Überdeck aus rotgefarbten Widerfellen, die Überdeck aus Tackerschwellen und Derverhallen Vorhang. 35. Ebenso die Bunslade mit ihren Tragstangen und der Deckplatte. 36. Den Tisch mit all seinen Geräten und den Schaubroten. 37. Den Luchte aus reinem Gold mit seinen Jordaniten Lampen und allen Zugehorigen Geräten soe das all für den Luchte. 38. Den Goldenen Alter, das Salbel, das Wallreichend Raucherwerk und den Vorhang für den Eingang des Zeltes. 39. Den Kupfernen Alter mit seinem Kupfernen Gitterost, seinen Tragstangen und allen Geräten, soe das Becken mit seinem Gestell. 40. Die Vorhänge des Vorhofs, sein Sohlen und Fass, den Vorhang für das Tor des Vorhofs, sein Seil und Flock soe el Gerät für den Dienst in der Stiftschut. 41. Ort die Kunstvoll gewirkten Gewande für den Dienst im Heiligtum, die Heiligen Kleider Ahrens, des Priesters, und die Gewande seiner Son für den Priesterlichen Dienst. 42. Die Israeliten hatten die gesamte Arbeit Genor so ausgeführt, y Jahweh es Mose befohlen hat. 43. Als Mose feststellte, dass sie die gesamte Arbeit wollendit hatten, Genor y Jahweh es befohlen hat, signiete sie.